der Verkehr und die A81 Singen-Schaffhausen ist zwischen Singen und Hilzingen wegen Instandhaltungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute mach neu aus alt. Die lange Nacht des Recycling. Eine Sendung von Christiane Hirsch.